Du kamst aus einer Zeit, dunkel und voller Nebel und Regen und Blitze zogen mit Donnerschlag durch die Gegend. Götter saßen im Warmen, solang bis Ragnarök kam. Sie waren hart und gigantisch, die Menschen, die in dir lebten. Deutschland, du warst noch nicht geboren und doch stürmtest du stärker als ein Tornado. Wie Wirbelstürme nach vorne, legtest den Trümmern, was Feind war. Das Imperium zerschellte an deinen Klippen und Sand, als du reinkamst. Völkersturm, Staffeljäger, Höllenbrut und Eisen. Als Deutschland erwachte, waren alle Völker leise und wir gründeten Europa neu, formten es wie Magma, schmiedeten es besser als die allerschärfste Schneide. So viel Hass in der Stimme, so viel Macht zu gewinnen. Viele weiße Völker, unser Land in der Mitte. Unsere Hand geht zum Himmel wie Raketen vor Jerusalem. Wir brauchen nichts machen, sondern einfach nur noch zuzusehen. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir kamen aus deiner Erde, sind Wölfe aus deiner Herde. Reißen die Welt für dich in Stücke, schlagen alles in Scherben. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir traten für dich ins Leben als Soldaten und als Poeten. Komm aus deinem Boden empor, schlagen ein wie Kometen. Dichter, Denker, Kreuzfahrer, Deutschritter und Preußenadler. Wir waren als Deutsche eine einzige Goldader. Stolz aber untereinander zerstritten wie Sportskader. Einfach keine Freunde, so wie Friedmann und Horst Mahler. Uns einte das Reich Rainer, Siegeswille. Andere waren viel am Dribbeln, aber wir wollten das Spiel gewinnen. Keine Ketten mehr, die uns koppelten an die Zinsen. Wir schlugen wie Rocky, zuließen Würmer im Kompassinsel. Parasitenpark, hing an Deutschland, fraß sich an Renditen satt. Wir liefen mit Fackeln durch die Straßen in der Siegesnacht. Räucherten die Nester aus, fackelten sie schließlich ab. Tranken ein Papier, auf das Deutschland wieder erwacht. Das war deine Zeit, mein Land, Nation, die du warst. Und deine Gesichter waren geschmiedet von Riefenstahl. Deine Geschicke gelenkt von ihm. Ich darf seinen Namen zwar nicht nennen, aber alle Menschen kennen ihn. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir kamen aus deiner Erde, sind Wölfe aus deiner Herde. Reißen die Welt für dich in Stücke, schlagen alles in Scherben. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir traten für dich ins Leben als Soldaten und als Poeten. Komm aus deinem Boden empor, schlagen ein wie Kometen. Und jetzt stehen wir hier, sehen dich an, wie du langsam stirbst. Wie das Gift, das sie dir spritzen, dich von innen raus verdirbt. Wie du leidest und schreist, wie die Schmerzen dir alle Sinne rauben. Während die Ärzte nur in der Ecke stehen und Kippen rauchen. Deutschland, du musst durchhalten, wir sitzen am Gegenmittel. Du musst jetzt zurück in dein langes, bewegtes Leben blicken. Varus nicht, Stalin nicht, auch nicht Genghis Khan. Niemand konnte dich zu Fall bringen, du warst viel zu stark. Du stiegst auf aus der Asche nach 30 Jahren im Krieg. Wieder neue Kraft getan, machtest du die Türken vor Wien nieder. Über dich gibt's viele Lieder, dieses hier ist meins. Wir wollen nur das Reich, behaltet eure Scheißrepublik lieber. Gekaufte Politiker, Pelle, Rassen und Genderspasten, das ist was die BRD aus deutschen Menschen machte. Wir wollen Raum, viele Kinderchen, Platz um uns zu entfalten. Denn das Reich hält dein Nickerchen, doch wacht wieder auf. Es geht los. Was geht los? Hör genau hin. Was passiert da? Es geht wieder los. Endlich. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir kamen aus deiner Erde, sind Wölfe aus deiner Herde. Reißen die Welt für dich in Stücke, schlagen alles in Scherben. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles. Ein heiliger Stamm, wir traten für dich ins Leben als Soldaten und als Poeten. Komm aus deinem Boden empor, schlagen ein wie Kometen. Deutschland, Deutschland, du bist mein Land, du bist mein Ein und mein Alles.